Zu Hause hing ein alter Teller an der Wand. So oft las ich den Spruch, der drauf geschrieben stand. Schwimmen lernt man im See, Schlitten fahren im Schnee. Das Küssen lernt man nur im Land der Liebe allein, nachts beim Mondenschein. Mit Bob ging ich den Weg zur Schule immer zu zweit. Doch als er mich mal küssen wollte, sagte ich nein. Schwimmen lernt man im See, Schlitten fahren im Schnee. Das Küssen lernt man nur im Land der Liebe allein, nachts beim Mondenschein. Aber was gewesen, hab ich doch wieder vergessen. Denn auf einmal traf ich dich, du hast mich angesehen. Und ich spürte, mein Herz blieb stehen. Der erste Kuss von dir im Park war wunderbar. Und leise sagte ich zu dir, ich weiß, es ist wahr. Schwimmen lernen.